1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitag, Nacht und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen sofort an mit Rebecca. Rebecca ist 21. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Rebecca. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Ja, weil ich ein bisschen Probleme mit meinem Freund habe und ich nicht weiß, mit wem ich sonst reden soll. Ja. Zunächst mal, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ich bin jetzt ein Jahr mit dem zusammen, circa. Ja. Was sind das für Probleme? Erzähl mal. Ja, das ist, fängt an, dass er eifersüchtig ist. Und durch die Eifersucht kommt das dann halt sehr oft dazu, dass der auch handgreiflich wird. Oh. Ja. Was heißt handgreiflich? Ja, handgreiflich schlagen. Und schubsen, verletzen. Verletzen? Wie hat er dich schon verletzt? Ja, öfters, mehrmals. Ja, in welcher Art und Weise hat er dich verletzt? Wo verletzt? Ja, wenn er mich ins Gesicht schlägt oder ganz schlimm war mal, wenn er mich, wo er mich mit seinem Gürtel verprügelt hat. Mit dem Gürtel? Ja, das war das Krasseste auch. Wie oft kommt denn das vor? Ja, das mit dem Gürtel, das war einmal und das mit, wenn er so normal halt zuschlägt, das ist dann, ja, weiß ich nicht, so in der Woche dreimal oder so. In der Woche dreimal? Ja, natürlich jetzt nicht jede Woche unbedingt, aber ist schon sehr häufig. Du sagst, ihr seid ein Jahr erst zusammen. Ja, war das in... war das ja auch alles in Ordnung noch, aber jetzt geht das gar nicht mehr und ich traue mich auch nicht mehr Schluss zu machen. Ich wollte gerade fragen, seit wann ist das denn so krass? So ungefähr seit einem halben Jahr fing das, also seit ich mit ihm zusammengezogen bin. Was ja schon eine sehr lange Zeit ist, wenn der dich seit einem halben Jahr fast wöchentlich schlägt. Ja. Ist das ja katastrophal. Also, ob das wirklich so wöchentlich ist oder so, das ist erst so seit drei Monaten. Mhm. In welchen Situationen rastet der denn so aus? Meistens, wenn er besoffen ist. Und wenn, weiß ich nicht, wenn ich will, ich muss immer das machen, was er sagt, grundsätzlich. Also wenn ich das nicht mache oder so oder keine Lust zu irgendwelchen Sachen habe, die er machen möchte, dann ja, tickt er dann halt aus. Wie alt ist er? Er ist 22. Wenn das dann passiert ist mit dem Austicken, wie verhält er sich dann hinterher, also einen Tag später zum Beispiel? Gar nicht, der redet gar nicht mit mir darüber, tut so, als ob nichts gewesen ist. Der hat sich noch nie bei dir entschuldigt. Ja, ganz am Anfang fing das mal an, hat er sich entschuldigt. Da habe ich auch erst gedacht, er hat Reue gezeigt und das macht er nie wieder mehr. Aber jetzt fängt das, also jetzt macht er das nicht mehr. Das ist für den schon normal. Wenn er so gewalttätig zu dir ist, wie verhältst du dich denn dann in der Situation? Ja, ich habe Angst, ne? Also du wehrst dich nicht, schreist nicht? Ja doch, aber hält ihn ja nicht davon ab. Ich kann nicht, ich bin ja, der ist ja körperlich, ist der mir ja total überlegen. Mhm. Warst du schon mal so verletzt, dass du im Krankenhaus irgendwie ambulant behandelt werden musstest? Nee, das also ich traue mich das auch nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich sagen sollte, woher die Verletzungen kommen oder so. Nun frage ich mich natürlich, Rebecca, wenn ich sowas höre, das ist ja schon sehr krass. Ja. Also sehr, finde ich. Warum du mit diesem Mann zusammen bist überhaupt noch? Ja, weil der hat mir schon sehr oft gedroht, dass... ja, wenn er mich nicht haben kann, dann kann mich keiner mehr haben, dafür wird er sorgen und eher sowas halt, ne? Und also wenn du, er schon so zuschlagen kann. Das heißt, du bist mit dem nur aus Angst zusammen? Ja, also ganz am Anfang natürlich habe ich den geliebt. Ja, ja, klar, aber jetzt? Ich habe einfach nur noch Angst, ich weiß ja nicht, wo ich hingehen soll und ich habe ja dadurch jetzt ein ganzes Jahr, ich habe auch keine Freunde mehr, da wo ich vorher hergekommen bin, ich habe gar keine Nummern, gar keine Kontakte mehr. Du hast ja gerade am Anfang gesagt, er ist auch so eifersüchtig. Bedeutet das, dass du dich auch nicht mit deinen Freundinnen treffen kannst? Überhaupt darf nicht. Ich überhaupt nicht treffen. Also ich bin für den Haushalt zuständig, ich muss auch einkaufen gehen. Aber wenn ich mal zu einer Zeit einkaufen gehe, wo er jetzt zum Beispiel nichts von wusste, dann bekomme ich auch sofort Ärger. Wissen deine Eltern davon? Ich habe mit meinen Eltern keinen Kontakt mehr, schon 2 Jahre oder so nicht mehr. Du gehst also denn selbst auch nicht arbeiten? Nee. bedingt jetzt durch diese Beziehung oder schon länger nicht mehr? Ich habe meine Schule versaut. Ich bin nicht mehr zur Schule gegangen. Und ja, dann ist das Berufliche dann irgendwie auch ein bisschen daneben geflossen. Ja, das bedeutet, dass du von dem auch abhängig bist, finanziell auch abhängig bist. Nee, wir leben beide vom Amt. Also nur, also rein theoretisch, ich habe ja vorher, bevor ich ihn kannte, habe ich auch vom Amt gelebt. Mhm. Und ja, wo wir dann zusammengezogen sind, sind wir dann auch zum Amt gegangen und jetzt wird das uns angerechnet. Du hast keinen Schulabschluss und keine Ausbildung? Nein, beides nicht. Das heißt, da muss bei dir ja auch einiges jetzt, müsste was gemacht werden, damit du zumindest einen Schulabschluss bekommst und auch noch eine Ausbildung machen kannst. Ja, ich muss jetzt auflegen, mein Freund ist da. Ja. Okay. Das ist gut wieder. Hallo, wer ist da? Hallo? Das unterbrechen wir jetzt mal. Nicht, dass sie Schwierigkeiten bekommt. Da kümmern wir uns drum, dass wir nochmal mit der Rebecca sprechen. Ich habe so ein bisschen Sorge, hoffentlich hat er das nicht mitbekommen, dass sie über ihn gesprochen hat, aber wir kümmern uns drum. Weiter geht's mit Claudia und Claudia ist 41. Guten Morgen, Claudia. Ja, hallo Domian. Hallo Claudia, und was geht's bei dir? Also ich ruf an, weil ich schon 3 Schlaganfälle hatte in meinem noch relativ jungen Leben. Das finde ich allerdings auch. Du bist 41 und hast schon 3 Schlaganfälle gehabt. Ja, meinen ersten sogar mit 30. Sag mal, und wann dann den zweiten und wann den dritten? Den zweiten mit 36 und den dritten mit 37. Wie ist das erklärbar? Wie ist das möglich, dass du 3 bekommen hast? Wurde das bei mir, ich habe eine Verengung von den Carotis-Arterien. Das wusste ich also auch nicht, dass ich Wo sind die? Die sind im Hals. Ja. Vorne im Hals ist die Carotis-Arterie. Mhm. Und die sind bei mir beide beidseitig verengt. Ja, aber spätestens nach dem ersten Schlaganfall muss man das doch diagnostiziert haben und man hätte doch irgendwas tun können, oder? Irgendwie hat sich da wohl noch kein Arzt richtig dran getraut. Im Moment kriege ich eigentlich auch nur einen Blutverdünner. Du bist also nie an diesen Blutzugängen operiert worden? Nee, das ist nicht operiert worden. Das ist immer noch verengt. Und eigentlich traut sich da kein Arzt so richtig dran. Warum nicht? Weil das wohl zu weit im Kopf ist und das wohl sehr gefährlich ist. Ach so. Nach 3 Schlaganfällen, wie geht es dir denn heute? Ja, soweit eigentlich den Umständen entsprechend ganz gut. Aber ich habe natürlich noch relativ viel Einschränkungen. Also ich laufe nicht unbedingt so, wie man in meinem Alter laufen sollte. Also ich humpel schon mal ein bisschen. Ja. Dann habe ich Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme. Ja. Also es kann auch passieren, dass ich irgendwo falsch auftrete und dass ich dann hinfalle. Mhm. Und das ist mir dann auch schon mal sehr peinlich, ne, wenn das dann einer so sieht. Ne. Nach dem ersten oder zweiten oder dritten Schlaganfall ging es dir da auch schon mal so schlecht, dass du beispielsweise nicht sprechen konntest oder dich gar nicht bewegen konntest? Das ist mir bei mir nie auf die Sprache gegangen. Das ist immer nur auf den Bewegungsapparat gegangen. Mhm. Und ich hatte also bei dem zweiten nicht, aber bei den ersten und bei den dritten ziemliche Lähmung im Bein. Mhm. Wann? Das konnte ich dann auch überhaupt nicht mehr kontrollieren, das Bein. Und das hat man aber durch Reha-Maßnahmen wieder einigermaßen hinbekommen? Einigermaßen? Ja. Mhm. Also ich laufe jetzt eigentlich so weit wieder ganz gut, man sieht es also schon aber noch, weil es gibt einige Leute, die sprechen mich schon mal an, ob ich irgendwie was am Bein habe oder warum ich humpeln würde. Und letztens hat mich sogar jemand angesprochen, ob ich eine Prothese hätte. Mhm. Und also es ist manchmal ganz überraschend, da sprechen mich die Leute an. Ja. Und es ist bei mir, das Laufen ist bei mir auch immer so, wie mein seelischer, psychischer Zustand ist. Wenn es mir gut geht, laufe ich besser. Verstehe, da gibt es Zusammenhänge zwischen Stimmung und den körperlichen Befindlichkeiten. Richtig. Claudia, wenn man 3 Schlaganfälle, das ist ja jeweils sehr schwere Erschütterungen des Körpers, schwere Erkrankungen, ja. Hinter sich hat und man weiß, woran das liegt und das ist nicht repariert, die Ursache. Lebst du nicht in ständiger Angst, dass du auch wieder einen vierten bekommen könntest? Ich habe schon hin und wieder mal Angst. Also ich verdränge das auch ziemlich. Mhm. Ich nehme dann halt auch im Moment ein Antidepressiva. Das ist also auch zum Stimmungsaufhellen. Ja. Und aber als Vorsorge gibt es quasi nur den Blutverdünner. Ja. Also den Blutverdünner, und ich versuche auch, dass ich persönlich nicht also in privaten Stress gerate, weil kann, also wenn ich irgendwo in Stress gerate, dass ich irgendjemandem helfen will oder so und das wird stressig, das kann ich ganz gut verkraften. Nur wenn ich persönlich in Stress komme, was mich selber betrifft, da muss ich dann halt aufpassen, weil das sind die Sachen, die dann halt wieder einen Schlaganfall auslösen können. Haben die Ärzte dir das so erklärt, dass diese Verengungen, sind die auf beiden Seiten? Ich glaube, man hat rechts und links solche Adersysteme, die zum Gehirn gehen. Ja. Haben die Ärzte dir das erklärt, dass die das nie operieren werden können, oder schrecken die noch ein bisschen zurück? Irgendwie hat sich dann noch keiner richtig dran getraut. Man hat mir halt auch gesagt, dass meine Blutversorgung durch andere Adern sehr gut versorgt ist. Mhm. Und dadurch wollen die da auch nicht so richtig dran. Also mir wäre es persönlich auch lieber, ich könnte mich da mal auf gut Deutsch unters Messer legen und danach wäre das wieder frei. Nur andererseits hat mir dann auch schon mal ein Arzt gesagt, wenn es frei wäre, könnte sich's auch wieder zusetzen, ne? Ja, ja. Hast du denn das Gefühl, dass du da, wo du da bist, in guten medizinischen Händen dich befindest? Ich habe eigentlich sehr gute Neurologen bisher immer gehabt. Ah ja, okay. Also da war ich eigentlich immer sehr mit zufrieden. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die mir nicht helfen wollten. Ja, naja, es wird wahrscheinlich wirklich sehr kompliziert sein, und so ein Eingriff wird auch kompliziert sein, wird große Risiken mit sich bringen, sicherlich, und dann schreckt man davor zurück. Mhm. Wie lebst du? Hast du eine Familie oder hast du einen Freund, einen Mann? Ich habe hauptsächlich meine Familie, meine Mutter habe ich noch, meine drei Geschwister noch, also zwei Schwestern, einen Bruder, mit dem ich sehr guten Kontakt habe. Ich bin auch verheiratet, aber mein Mann, der hat auch selber im Moment nicht die Kraft, sich um mich zu kümmern. Beziehungsweise hat der seine eigenen Probleme und... Aber ihr wohnt zusammen und lebt zusammen? Nein. Nein, ach so, das nicht mehr? Wir leben getrennt. Ah ja, dann ist die Beziehung dann gestört oder nicht mehr funktioniert nicht mehr so? Das funktionierte nicht mehr aufgrund Probleme von ihm mit seinen Kindern. Also er hat zwei Kinder. Hatte also nichts mit deiner Erkrankung zu tun? Nee, hatte nichts mit der Erkrankung zu tun. Aber er hatte halt vorher, auch bevor wir geheiratet haben, gesagt, er wollte sich halt auch um mich kümmern. Und die ganze Sache hat dann einfach nicht funktioniert, dass ich nicht zu ihm gezogen bin. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Wir sind jetzt seit April letzten Jahres verheiratet. Ach so, so frisch noch. So frisch. Noch relativ frisch. Und das hat nicht funktioniert. Nee. Ich gehe davon aus, dass du aufgrund deiner Erkrankung auch nicht berufstätig sein kannst oder doch eingeschränkt wieder. Nein, ich bin in voller Erwerbsminderungsrente und könnte laut Arzt noch 3 Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Also ich könnte auch so einen 400-Euro-Job machen, aber es ist halt nicht so einfach, da was zu finden. Das glaube ich. Es wäre für mich auch relativ oder sagen wir, wesentlich einfacher zu leben halt, mein Leben so zu führen, wenn ich so einen Job noch hätte, weil ich dann halt wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit im Leben hätte. Auch finanziell sicherlich wäre das interessanter für dich. Ja, auf jeden Fall, weil mit der Rente ist halt auch nicht so gut zu leben. Verstehe. Ne? Wie ist das denn, wie verarbeitest und verkraftest du das denn so für dich, dass du in den jungen Jahren schon den Schlaganfall bekommen hast und jetzt ja so angeschlagen bist, seit 10 Jahren schon? Wie verkraftest du das? Also relativ schlecht eigentlich, ne? Es ist so, dass ich das teilweise auch verdränge. Nur es kommt dann halt schon mal, dass solche Situationen dann kommen, wie jetzt Karneval. Wo man mir sagt, komm doch mal tanzen oder so, und ich kann es einfach nicht, weil ich Angst habe, dann hinzufallen, weil ich kann halt diese Bewegungsabläufe nicht schnell machen. Verstehe. Und da merkt man dann die Grenze und die Eingeschränktheit, ne, in der man lebt. Genau. Und das ist dann halt auch, das sind so Sachen, die machen einen dann auch wütend, weil ich ja halt, ich bin 41 und nicht 60 oder so, ne? Ja. Du kannst nichts weiter machen, als deine Medikamente einnehmen, also eben den Blutverdünner, was bezogen und deine Antidepressiva. Du kannst nichts weiter machen, als dich schonen. Ja, ich mache ansonsten, muss ich dann halt auch immer noch weiterhin Krankengymnastik machen. Weil damit dieses, wenigstens diese Probleme mit dem Gleichgewicht und der Koordination irgendwie wieder ein bisschen mehr hergestellt werden. Ne? Gibt es eigentlich, du bist ja jetzt schon erfahren in Sachen Schlaganfall, hast du irgendwie einen Tipp für Leute, wie man sich vielleicht schützen kann oder wie man sich, wie, welche Vorsorge man, gibt es da eine Vorsorge, weißt du das? Also die Leute halt, die stark rauchen oder so, die sollten zum Beispiel da sich überlegen, dass das halt Ursachen sein können. Ich selbst bin schon immer Nichtraucher gewesen. Also es hat bei mir auch nicht am Rauchen gelegen. Und man sollte halt auch dementsprechend vielleicht mal dran denken, dass man vielleicht sich dementsprechend ernährt, also nicht so fett ernährt. Genau, so die Klassiker, nicht rauchen, gut ernähren, viel bewegen und so. Aber ja, wahrscheinlich aber hättest du halt so... wie gesagt, bei mir gewesen, mit 30 rechnet man nicht mit dem Schlaganfall. Ich war sehr schlank. Genau, wenn das organisch bedingt ist, eine Verengung der Arterien, dann hilft auch kein hilft auch nicht rauchen, nicht. Nee, das war bei mir, man hatte mir in der Klinikum in Münster mal gesagt, dass es Leute gibt, die eine Veranlagung dazu hätten und ich da wohl zugehöre. Und viel mehr konnte man mir darüber nicht sagen. So, Claudia, dann wünsche ich dir wirklich sehr, dass dass du natürlich keinen Schlaganfall mehr bekommst und dass du so gut dich wirst noch weiter aufrappeln können und dass es dir gut geht. Ja, das hoffe ich auch. Ich werd auch mal weiter drum kämpfen, dass ich vielleicht noch mal in eine Reha kann. Sowas, dass es dir einfach, dass du weiter Fortschritte machst und dass das Leben gut funktioniert. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss, Claudia. Ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich möchte euch ein paar Informationen sagen. Also die erste Information ist, dass wir Montag, da ja Rosenmontag ist, wir nicht senden, weder bei 1 Live noch im WDR Fernsehen. Die erste Sendung nächste Woche ist dann erst wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dann unser Thema nächste Woche. Nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag ist ja Themennacht und da heißt unser Thema Leben ohne Sex. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die wegen einer Erkrankung aus religiösen Gründen, wegen einer unerfüllten Partnerschaft oder vielleicht auch altersbedingt ohne Sex ihr Leben führen. Und möchte euch fragen, wie ihr damit zurechtkommt, ob das schwierig für euch ist oder ob ihr euch damit arrangiert habt. Also das Thema heißt Leben ohne Sex nächste Woche. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen unter domian@wdr.de. Und da möchte ich kurz noch was sagen, weil wir immer wieder gefragt werden zu dieser Thematik. Grundsätzlich gilt natürlich, dass wir eure Daten, wenn ihr euch hier bei uns meldet, absolut vertraulich behandeln. Das ist Ehrensache, das war 15 Jahre so, dafür stehe ich, dafür steht der WDR und das ist gar nicht, das ist indiskutabel, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, wenn es ein großes Verbrechen sich dreht oder wenn Gefahr im Verzug ist. Dann müssen wir natürlich handeln. Dazu sind wir juristisch verpflichtet, aber auch moralisch verpflichtet, finde ich. Also wenn Gefahr im Verzug ist, wenn es beispielsweise um Leib und Leben eines Menschen geht und wir das verhindern können, dann setzen wir uns natürlich mit den Behörden in Verbindung. So handhaben wir das hier. Das habe ich einige Male schon mal gesagt, aber ich sage es euch jetzt nochmal, weil dazu immer wieder Fragen hier kommen. Grundsätzlich gilt natürlich höchste Vertraulichkeit. Das ist das Prinzip unserer Sendung hier. So, ach, jetzt kriege ich gerade eine gute Nachricht, nämlich die erste Anruferin, da ist alles okay, wo der Freund gerade reingekommen ist. Ich weiß nicht, was meine Kollegen da jetzt arrangiert haben oder wie sie das rausbekommen haben, aber auf jeden Fall, es ist alles okay. Dann machen wir weiter mit Michaela und Michaela ist 38 Jahre. Morgen Michaela. Hi Domian. Michaela. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es geht um meine Tochter. Ich unterbreche dich mal kurz zu Michaela. Claudia. Ich lese hier gerade, dass meine Psychologin mit der ersten Anruferin gesprochen hat. So, dann ist jetzt alles klar. Michael, entschuldige, da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. So, 38 Jahre alt. Um was geht es? Gerade geworden. Mein Kind wird in 2 Wochen 18. Mhm. Und ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als sie vor die Tür zu setzen. Ist deine Tochter? Ist meine Tochter, ja. Warum? Also sie war eigentlich immer ein sehr nettes Kind. War immer überall gut gesehen. Wir waren total dicke, immer. Mhm. Und die letzten 2 Jahre, also es wird eigentlich immer extremer. Was wird extremer? Ihr Verhalten. Ihr ist irgendwie alles scheißegal. Sie sagt mir nichts. Es geht sogar so weit, also ich kann mich überhaupt nicht auf sie verlassen. Ich war im Sommer, musste ich ins Krankenhaus. Ich hatte nachts nur Notarzt hier. Sie war bei ihrem Freund. Ich habe versucht, sie zu erreichen, weil wir einen Hund haben, um den sich irgendjemand kümmern muss. Mhm. Es kam 1,5 Tage überhaupt keine Resonanz. Ich musste mich hier, musste meine beste Freundin fragen, die auch arbeitet, 2 Kinder hat, Haushalt hat, ob sie sich um den Hund kümmert. Mhm. Und von meinem Kind kam dann 2 Tage später, ach Gott, ja, da hatte ich wohl keine Lust, nach Hause zu kommen. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Was noch? Wir sind finanziell nicht besonders gut gestellt. Ich arbeite aber nur auf 400-Euro-Basis, weil ich ein chronisches Erschöpfungssyndrom hatte, mhm, oder immer noch habe. Deshalb gehen wir alle 2 Wochen zur Tafel. Mhm. Ich weiß eigentlich, dass ich mich auf sie nicht verlassen kann, aber es ging nicht anders, weil ich den Tag arbeiten musste und ich arbeite abends. Das überschneidet sich dann. Dann habe ich sie einen Tag vorher mittags gefragt, ob sie das nicht machen kann. Ja. Und dann sagte sie, ja, wenn es sein muss, ja, mache ich. Und als ich dann hier in mein Blüschen schlüpfte, sagte sie dann, ach ja, nee, ich kann jetzt doch nicht, und ich musste dann zur Arbeit und ja, also es ging dann keiner zur Tafel. Das heißt, es war nichts zu essen da? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Sie ist 18 Jahre alt? Sie wird 18. Sie wird 18 Jahre alt. Was macht sie denn so? Nichts. Nichts? Also sie sollte Abi machen eigentlich, hat die 10. Klasse letztes Jahr nochmal gemacht. Ja. Und ist dann im Sommer, ohne das mit mir abzusprechen, sie sollte am Ende der Sommerferien eine Prüfung machen, damit sie die in die 11. Klasse kommt. Und das hat sie dann einfach nicht gemacht. Die Schule hat sich auch nicht mit mir in Verbindung gesetzt. Das hatte sich dann einfach erledigt, weil sie nicht hingegangen ist. Und seitdem macht sie gar nichts. Und sie hängt einfach ab? Sie hängt ab. Sie ist viel bei ihrem Freund. Sie braucht aber doch ein bisschen Geld. Ja, Oma. Oma. Meine Mutter, das ist schon immer so, deshalb habe ich auch vor 4 Jahren den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen, weil meine Tochter, für meine Tochter ist meine Mutter eigentlich ein Bankautomat. Mhm. Also sie ruft an. Pumpt sie immer an und die Oma gibt immer was. Und die Oma sieht nicht die Problematik, dass sie im Prinzip das Falsche tut. Nein, nein, das arme Kind und das hat ja sonst kein Geld. Also bist du noch die Schuldige? Ja, sowieso, immer, ja. Mhm. Was ist mit dem Vater? Den hat sie schon nicht mehr gesehen, seitdem sie... Achso, du bist also immer alleinerziehend gewesen. Ja. Es gibt kein weiteres Kind? Nein. Nein. Mhm. Wenn du so mit ihr diskutierst, hast du das Gefühl, gegen eine Wand zu reden? Ja, also es geht so weit, dass ich neulich wirklich ausgeflippt bin. Also ich bin, schreie dann auch nicht rum. Also sie wird dann eigentlich noch saurer, weil ich sehr ruhig bleibe und sage, hier so und so geht das nicht. Mhm. Und wenn ich mich hier nicht auf dich verlassen kann, ich meine, ich musste auf der Arbeit anrufen, dass ich später komme, weil ich noch mit dem Hund raus musste, weil sie sagte, oh nee, mein Bus fährt jetzt. Mhm. So, das sind natürlich Sachen, das geht nicht. Ich bin auf den Job angewiesen und ich muss mich da 100%ig auf sie verlassen können. Dann habe ich gesagt, so, jetzt gibt's, es ist jetzt Feierabend, es gibt kein Internet, es gibt kein Telefon, du kriegst jetzt nichts mehr von mir, wenn ich mich hier nicht verlassen kann. Ja. Ich kam dann von der Arbeit nach Hause, wollte ins Internet. Und da hat mein Kind sich doch tatsächlich erlaubt, mir mein Internetkabel wegzunehmen, mhm, und zu sagen, so, also das kriegst du nicht wieder, wenn ich nicht mehr ins Internet kann, kannst du auch nicht. Das sind so die Machtkämpfe. Ja, und es ist einfach, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe schon 1000 Mal mit dem Jugendamt telefoniert, die interessiert das alles nicht. Mhm. Schon letztes Jahr haben sie gesagt, ja, hier für ein halbes Jahr, ich habe gedacht, irgendwie ein betreutes Wohnen oder irgendwas, dass hier die Brisanz rausgenommen wird. Mhm. Weil es einfach, ich kann es auch körperlich nicht. Ich bin fix und fertig. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch im Haushalt nichts hilft. Ach. Gar nichts. Ach. Jetzt ein Fremdwort für also sie. Also sie sagt zu mir irgendwie, beschimpft mich noch, ich würde ihren Unterhalt und ihr Kindergeld verplempern und das wäre alles ihrs. Und wenn sie nicht ins Internet dürfte, soll ich ihr doch bitte für das Internet und das Telefon die 20 Euro in bar auszahlen, ja, weil das ja von ihrem Unterhalt abgeht. Und ich habe ihr neulich so eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht, was wir im Monat haben, mhm, was uns fehlt. Es interessiert sie einen, ja, Scheiß. Was denkt sie denn, wie das so weitergehen soll? Wie soll ihre Zukunft die nächsten Jahre ablaufen? Ja, sie sagt, sie bewirbt sich und das wird schon alles, sie hat das alles im Griff. Und ja, das Arbeitsamt unterhält sich nur mit ihr, nicht mit mir. Ich weiß gar nichts. Sie sagt, es geht mich nichts an. Mhm. Also, wenn ich sowas höre, muss ich dir ehrlich sagen, Michaela, da wäre bei mir auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich finde es völlig ungehörig, wenn Kinder sich den Eltern gegenüber so verhalten. Völlig. Und kann dich gut verstehen, wenn du sagst, ich bin kurz davor, sie rauszuschmeißen. Wäre ich, glaube ich, auch. Ja, das Problem ist, dass ich bin eigentlich nicht so. Wir haben uns immer gut verstanden. Und zwar, wir waren immer dicke. Ich habe sie schon, als sie 9 war, auf die ersten Konzerte mitgenommen. Mhm. Wir haben immer wahnsinnig viel gemacht zusammen. Mhm. Und so die letzten Jahre, es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich kann mich null auf sie verlassen. Und ja, sie scheint keine Verantwortung gelernt zu haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, so hört sich das an, dass sie einfach so in den Tag hineinlegt. Mir geht's auch nicht darum, ob sie den Müll runterbringt oder nicht, das ist mir wurscht. Mhm. Aber wenn ich sage, ich habe nachts um 4 hier Notarzt und ich muss morgens um 7 ins Krankenhaus, kannst du dich bitte um den Hund kümmern? Ja. Denn, natürlich, müssen wir gleich drüber reden. Ja. Natürlich. Und ich kann nichts mehr machen. Also das Jugendamt macht nichts. Ich habe schon bei einer Teenager-Fürsorge angerufen, haben die auch gesagt, ja, es ist halt Pubertät. Ja, es ist halt Pubertät, damit ist es ja nicht getan. Was wäre denn eigentlich, wenn du sagst, raus, ich will nicht mehr, dass ja, du bei mir warst? Ja, kann ich nicht. Noch okay, kann sie zur Polizei gehen. Jetzt ja, habe ich noch 2 Wochen. Mhm. Und sie sagt, sie wäre schon beim Jugendamt gewesen und ich kann sie nicht so rausschmeißen. Bis 25 würde kein Amt für sie aufkommen und ich müsste ihr Unterhalt zahlen. Da ich das finanziell aber gar nicht kann, wird nichts anderes übrig bleiben. Mhm. In der Tat ist das schwierig. Sie braucht ja im Endeffekt keine ganze Wohnung. Mhm. Sie braucht ja nur irgendwie ein WG-Zimmer oder sonst irgendwas. Hältst du es denn für möglich? Wäre das vielleicht eine Chance noch, wenn ihr beiden bei einer neutralen Person ein Gespräch führen würdet, mit einer neutralen Person zusammen? Also ich bin schon seit Jahren in Therapie. Ich habe eine ganz tolle Therapeutin, mit der habe ich das auch alles schon durchgenommen. Und sie hat auch gesagt, man redet gegen eine Wand. Es ist nichts zu machen. Also sie war mit bei der Therapeutin? Nein, sie war nicht mit bei der Therapeutin, aber sie ist so verquer in ihrem Denken, dass ich bin schuld, ich gebe ihr kein Geld und also nochmal die Frage, wenn du ihr vorschlagen würdest, nicht zu deiner Therapeutin zu gehen, da würde sie denken, die ist parteiisch, weil es ja deine Therapeutin ist. Mhm. Wenn du ihr vorschlagen würdest, hier ist eine neutrale Beratungsstelle, lass uns doch mal einfach versuchen, mal einen neuen Weg zu gehen. Wir gehen beide mal dahin und legen unsere Probleme auf den Tisch und hören mal zu, was ein neutraler Mann, Mensch dazu sagt. Also sie kam neulich von sich aus an und hat gesagt, ja, sie hätte bei irgendeiner Jugendberatungsstelle einen Termin gemacht. Da musste ich den Tag aber zur Arbeit und da war ich auch ehrlich gesagt zu sauer. Aber das ist doch schon mal ein tolles Signal. Das heißt, sie hat sogar einen Termin gemacht. Ja, aber das ist natürlich genau dasselbe wie mit meiner Therapeutin. Sagte sie auch hinterher so, ja, die werden dir schon erzählen, dass das hier alles so nicht geht. So, und die haben auch gesagt, du kannst mich nicht rausschmeißen, du kannst dies nicht und du kannst das nicht. Ja, okay, nicht. Das kann man dann ja mal sehen. Aber diese Chance, die würde ich aber am Schopf greifen, wenn sie offensichtlich zu so etwas bereit ist. Mach es, du hast nichts zu verlieren. Im Moment bist du ja eh in der Sackgasse. Im Moment, alles, was du im Moment, glaube ich, machst, verhärtet nur noch die Fronten. Dieses wäre eventuell eine kleine Chance, sie zu erreichen, mittels einer neuen, fremden Person. Mach es. Ja, ich vermute einfach, dass die vielleicht auch da nur auf ihrer Seite stehen und da nochmal mit reinhauen. Nein, so, ja, das du hast recht und deine Mutter kann nicht. Und ja, nicht das und musst das du nicht. Ja dir nicht vorher alles ausdenken. Das ja, glaube ja, ich auch nicht. Meine Psychologin hat das Gespräch mitgehört. Sie wird dir jetzt mal ihre Sichtweise sagen und sie wird dir auch noch ein paar Beratungsstellen oder Klärungsstellen an die Hand geben, wo ihr hingehen könntet. Okay. Ich würde es machen. Also eskalieren kann man die Sache immer noch lassen, aber erstmal alles ausprobieren. Ja? Ja, mache ich. Michaela, dann legst du bitte auf und wirst von Magdalena, meiner Psychologin, jetzt gleich angerufen. Alles klar. Alles kann gut. Ich dich noch ganz kurz was fragen? Ja. Ich hab dein Buch gelesen, wo ganz viel Schnee liegt und ich weiß bis heute nicht, warum. Ach, Das ist eine Frage, die kann ich jetzt nicht mit einem Satz beantworten. Michaela, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Gut, tschüss. Ciao. So, wir haben 1.30 Uhr und 30 Sekunden gleich. Und hier ist Olaf und Olaf ist 62. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen, Domian. Olaf, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Darmkrebs und offenen Bauchdeckel. Um Darmkrebs und eine offene Bauchdecke? Ja. Hast du das? Ja, ich hatte vor 3 Jahren Darmkrebs, haben das festgestellt. Einen Tag vor Heiligabend haben sie mich operiert. Das ist alles gut verlaufen. Ja. Und dann ein halbes Jahr später wurde ich wieder operiert, weil ich Darmverschlingung habe, also Darmverklebung. Hm. Da hat sich der ganze Darm verklebt. Und die Ärzte vermuten, dass es von der Bestrahlung kam. Hm. Und dann bin ich innerhalb von 6 bis 8 Wochen 8-mal operiert worden. Hm. Und nun habe ich Darmfisteln. Was hast du, Darm? Fisteln. Also Disteln, Darm, Disteln, was ist das? Fisteln. Fisteln, ach so. Ja. Ja. Die, ne, die gehen dicht und dann kommen sie wieder raus, und aber aus der Bauchdecke. Ist denn der Darmkrebs weg? Der ist zu 99,9% weg. Und jetzt hast du Darmfisteln, die aus der Bauchdecke herauskommen? Ja, genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das kann mir auch keiner sagen, wie das kommt. Die haben sich gebildet und jetzt kommt immer flüssiger Stuhl raus, ne? Also ganz wie aus der Bauchdecke? Ja. Die wachsen wieder mal zu und dann wieder mal auf. Also die wachsen durch die Haut der Bauchdecke von innen nach außen? Ja, genau. Und das ist grauenhaft. Und die gehen auf und dann kommt der Stuhl aus der Bauchdecke raus? Ja. Und daher auch offener Bauch, so meinst du das? Offene Bauchdecke? Ja, genau. Ja, ja. Wo ich operiert worden bin an den Darmverschlingungen, hatte ich die Bauchdecke offen, die war ungefähr 10 Zentimeter. Die haben sie nicht mehr zusammenziehen können, also das steht im Bauch, ne? Ja, aber wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Von der Operation, das ist zugenäht? Nee, das haben sie nach der Darmverschlingung, konnten sie das nicht mehr zukriegen. Wie sieht das denn jetzt aus bei dir? Ja, das ist soweit alles wieder in Ordnung. Also sie hat eine große Narbe. Ja, das meinte ich ja, Nee? Aber die Darmfischen, die kommen da immer raus und dann immer verschiedene Stellen. Also wie viele Stellen sind denn jetzt schon quasi offen und an wie vielen Stellen ist es? 4 Stellen habe ich jetzt im Moment offen. Wie machst du das denn? Hast du dann immer einen dicken Verband um den Bauch rum oder wie? Ja, genau, muss ich ja. Sonst habe ich ja die ganze, auf Deutsch gesagt, den ganzen Kram eine Klamotten immer, ne? Da habe ich diese Einweg-Dinger, die sie im Krankenhaus haben, die sind 50 mal 60. Mhm. Die habe ich da oben zuliegen, damit ich die Klamotten nicht so versau. Das heißt, es gibt keinen Tag, wo das nicht heraustropft in irgendeiner Weise. Genau, ja. Das ist ja unglaublich belastend. Ist es auch. Man kann ja nichts tun, ne? Kann man gegen diese Fisteln nichts unternehmen? Bis jetzt hat mir der Operateur vom Krankenhaus gesagt, ne, das müsste alles von alleine zuwachsen. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Kommt es denn da nicht auch zu Entzündungen, wenn das an allen Stellen rauskommt und das eine Wunde ist? Ja, das ist klar. Ein bisschen rötet sich das und dann habe ich Spezialsalbe. Dann schmiere ich das ein. Ich muss jeden Tag mindestens einmal duschen. Ich dusche auch manchmal 2-3 Mal. Ja, tut es nicht auch sehr weh ständig? Ja, ich merke das ja. Ne, weh tut das eigentlich nicht, aber... Wie soll ich sagen? Ja, ich merke das, wenn da viel Flüssigkeit ist, dann wechsle ich den Verband. Und aber du gehst auch noch zusätzlich auf normalem Wege zur Toilette? Nee. Nein, es kommt... Ich habe einen künstlichen Darmausgang. Bitte? Ich habe einen künstlichen Darmausgang. Achso, du hast einen künstlichen Darmausgang und zusätzlich diese Fisteln. Ja. Und damit kann ich gut leben, mit dem künstlichen Darmausgang. Also das ist gar keine Schwierigkeit. Und der Arzt gibt dir insofern keine große Hoffnung, der sagt, das muss sich irgendwie von alleine wieder zu. Ja, genau. Und genau wie lange hast du das jetzt? Das ist jetzt 3 Jahre her. Ja, das ist ja Quatsch, was der Arzt sagt, dass es von alleine zuwächst. Das wächst ja offensichtlich nicht zu von alleine. Aber es ja mal wieder aufgeht, ne? Ja, wie, und da gibt es, bist du denn mal bei einem anderen Arzt gewesen, der sich das angeguckt? Ja, ich war jetzt letztens, hatte ich in einem anderen Krankenhaus in Besserstede, ich wohne hier in Norddeutschland, Termin wegen mir, habe ich eine Spirale reingekriegt zwischen Niere und Blase, weil sich da das auch verengt hatte. Mhm. Und die sagten, ja, da könnte man noch mal was machen, wenn man da neu operiert. Mhm. Aber da habe ich, ich weiß nicht, ob ich das noch mal machen sollte. Ich bin noch ganz schwer am Überlegen. Ja, ich kann das verstehen, wenn man schon so viele Operationen hinter sich hat. Ja. Und aber das ist ja auch kein Leben, was du da führst. Das ist ja furchtbar. Ja, ist es auch. Bist du verheiratet? Nee, ich bin allein lebend. Meine Frau ist vor 4 Jahren gestorben. Dieser Verband, den du da trägst, der isoliert das ja nicht geruchssicher. Du kannst doch dann eigentlich gar nicht so richtig dich irgendwie lange unter Leute begeben. Das ist richtig, das stimmt. Das tue ich auch gar nicht, also ganz selten. Mhm. Ich gehe mal, mein Hobby ist Angeln oder nur mal Skat spielen beim Angelverein, aber sonst so viel weggehen tue ich abends überhaupt nicht. Meistens bin ich zu Hause. Wissen das deine Bekannten, unter was du leidest? Ja, die meisten wissen das. Weil ich könnte mir vorstellen, man spricht auch nicht gerne offen darüber, wenn man sich schämt. Nö, das tue ich eigentlich nicht. Ich habe da von Anfang an offen drüber gesprochen. Ja, ja. Mit meinen Geschwistern und alles und... Mhm. Ja, und das muss ich ja. Meine Nachbarn sind ja, wenn ich einkaufen muss, dann... So Samstag fahren wir mal einkaufen, dann nehmen die mich mit dem Auto mit. Mhm. Kannst du denn so alles normal essen oder musst du da auch... Ja, Kohlgemüse, so Wirsingkohle und sowas, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Weil das schlecht verdaut wird bei mir. Also ich sag's nochmal, bei allem Respekt natürlich vor den vielen Operationen, die du schon hinter dir hast, kann ich das verstehen, dass man Angst davor hat. Aber andererseits geht mir es auch nicht so ganz in den Kopf, dass man dich so alleine lässt und dich so leben lässt. Wir können es ja mal so machen, wenn wir vielleicht ein paar interessante Hinweise bekommen von medizinisch kundigen Menschen, wo man so etwas gut operieren kann, wo wirkliche Spezialisten sind, könnten wir uns ja mit dir in Verbindung setzen und das mit dir besprechen. Dann kann man ja weiter gucken. Ja, das wäre nett. Würde ich gerne so vorschlagen. Ja, das wäre nett. Ja, dann machen wir das so, lieber Olaf. Wenn sich bei uns jemand meldet, ich bin sicher, es wird sich jemand melden, du hast es ja gut beschrieben, um was es geht, dann werden wir den Kontakt dann zu dir herstellen und alles Weitere musst du dann für dich entscheiden. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss, Olaf. Tschüss. Ciao. Ciao. Und wir machen weiter mit Siebel, stimmt das? Ja. Siebel? 14 Jahre alt. Ist das ein... Ja. Was ist das für ein Name, Siebel? Ein türkisch. Ein türkischer Name. Und ja. Ist das ein Mädchenname oder ein Jungnamen? Ein Mädchenname. Ein Mädchenname. Siebel. Schön, dass du anrufst. Ja. Weswegen rufst du mich denn an? Ja, ich bin 14 Jahre alt und 6 Monate schwanger. Und du bist schwanger? Ja. In wievielten Monat? Im 6. Im 6. Monat schon? Ja. Oha. Ja. Und deine Familie, was sagt die? Ja, die ist außer sich. Ja, weil ich auch Moslem bin, ich bin Türke. Mhm. Bei uns geht sowas nicht. Und wenn der Freund auch noch Deutscher ist, erst recht nicht. Der Freund ist Deutscher? Ja. Und wie alt ist der Freund? 16. Mann. Auch noch nichts von Verhütung gehört? Ja, von der Schule ein bisschen, aber... Nicht so richtig? Ja. Mhm. Wie hat denn deine Mutter und dein Vater, wie haben die denn reagiert, als es nun klar war, dass du schwanger bist? Ja, mein Vater war außer sich, vor allem mein Vater. Ich habe Schläge gekriegt. Mhm. Ja. Ich habe halt Schläge gekriegt im Gesicht, an den Beinen und überall. Obwohl du da schon schwanger warst. Ja. Und die Mutter? Ja, meine Mutter war auch sauer, weil wir sind ja auch streng, glaube ich. Mhm. Aber jetzt so in letzter Zeit will sie mir auch ein bisschen helfen, aber geht halt nicht wegen meinem Vater. Aber du bist ja in der Familie noch, ne? Du wohnst zu Hause. Ja, ich wohne zu Hause. Und du rufst jetzt auch von zu Hause aus an? Ja, von meinem Handy. Ja. Mhm. Du hast bestimmt Geschwister auch noch? Ja, einen großen Bruder, der 18. Und was? Und einen kleinen Bruder, der 10 ist. Ja, was sagt der große Bruder? Ja, ich krieg auch von ihm Schläge. Mhm. Und wenn die Freunde halt fragen, ja, wie geht's deiner Schwester oder so, ja, die ist zu Hause, die ist krank, geht nicht gut und so. Ach so, die leugnen das? Ja. Die lügen? Genau, die wollen nicht, dass das andere wissen und darüber tratschen und... Und dein Bruder schlägt dich jetzt auch immer noch, obwohl du im 6. Monat schwanger bist? Ja. Wohin schlägt er dich? Ja, im Gesicht, auf dem Rücken. Und der, der Vater auch immer noch? Ja. Das ist ja furchtbar. Ja. Aber deine Mutter schlägt dich nicht? Nein, meine Mutter schlägt mich nicht. Geht denn die Mutter dann nicht dazwischen, wenn die... Nee, kann sie gar nicht, weil... Also die sagt halt zu meinem Vater oder zu meinem Bruder, beruhig dich und hör jetzt auf und so, aber halt das letzte Wort hat mein Vater oder mein Bruder. Weil sie dann auch Angst hat wahrscheinlich. Bitte? Weil sie dann auch Angst hat vor ihm. Genau, genau. Wie ist denn das jetzt weiter geplant? Wie wird das denn sein, wenn das Kind auf die Welt kommt? Ja, wir wollen halt in die Türkei fliegen, das Kind dort entbinden. Mhm. Bei Verwandten lassen, die das dann zur Adoption freigeben. Und wir kommen dann wieder zurück. Also alles still und heimlich und alles vertuschen. Genau. Du bist ja erst 14 Jahre alt. Wie ist denn das mit der Schule? Ja, ich gehe momentan auch nicht mehr zur Schule, weil ich halt schwanger bin. Aber das weiß die Lehrer wissen das bestimmt nicht. Nein, die wissen das nicht. Was haben deine Eltern den Lehrern gesagt, weswegen du nicht mehr... Ich war halt beim Arzt und habe dann halt einen Attest immer gekriegt, dass ich vorläufig nicht zur Schule kann. Hm. Wegen Rückenschmerzen oder ständigen Kopfschmerzen halt. Und das glauben die so? Nehmen das so hin? Ja, wenn ich dann halt zum Arzt gegangen bin mit meinem Vater und gesagt habe, ich habe halt starke Kopfschmerzen, ich kann nicht zur Schule gehen, ich kann mich nicht konzentrieren oder ich muss mich von der Schule jetzt abmelden, also während ich im Unterricht bin, abmelden. Hm. Gehen die dann halt so. Hat der Arzt denn, der das Attest geschrieben hat, hat er auch mitbekommen, dass du schwanger bist? Ja, er hat es mitbekommen. Hat er irgendwas gesagt zu deinem Vater? Nee. Also nicht, dass ich das mitbekommen habe. Dann bist du jetzt den ganzen Tag immer in deinem Zimmer? Ja. Mit wem kannst du denn mal, wenn überhaupt, mal ein bisschen reden? Mit meiner Tante. Ah, die ist eher auf deiner Seite? Ja, die findet das halt nicht okay, dass mein Vater mich schlägt und... Wie alt ist denn wie alt ist die Tante? Ja, 28. Hm. Was sagt denn dein Freund zu der... Ist das dann auch immer dein Freund? Nee, wir sind getrennt. Der hat Schluss gemacht, als er das erfahren hat. Der kümmert sich über gar nicht weiter. Nein, gar nicht. Du weißt doch nicht, ob deren Familie, ob dessen Familie etwas weiß. Doch, die Familie weiß davon. Aber der hat dich einfach sitzen lassen. Obwohl, wahrscheinlich dürfte er dich ja sowieso nicht besuchen zu Hause. Nee, meine Eltern wussten auch nicht von meinem Freund, dass ich halt schwanger wurde und das halt sagen musste. Mhm. Deine Tante. Ja. Du kennst ja nun eure Verhältnisse sehr gut und das ganze kulturelle, religiöse Umfeld auch. Was rät deine Tante dir? Ja, die kann mir halt nicht helfen. Hm. So sehr sie das auch will, geht halt nicht. Die Vorstellung, dass man dich jetzt irgendwann in die Türkei fliegt, du kriegst da dein Kind, man nimmt dir das Kind weg und dann wieder nach Hause. Was für Gefühle hast du bei der Vorstellung? Ja, schrecklich. Ich möchte mein Kind behalten. Mhm. Und das hier entbinden und weiterhin auch zur Schule gehen. Mhm. Also ich möchte auch abhauen, sobald das möglich ist, bevor das Kind auf die Welt kommt. Könntest du denn abhauen von zu Hause? Nein, eigentlich nicht, weil mein Bruder ist dann da, mein Vater ist dann da und dann geht halt Nachtschicht und meine Mutter. Und wenn ich den abhaue, kann ich auch nicht meine Mutter alleine lassen, wenn die dann halt die Konsequenzen darüber tragen muss. Das heißt, wenn du abhauen würdest, würde deine Mutter leiden müssen? Ja. Ich weiß auch nicht, wo ich dann hingehen soll. Mein Gott, ist das eine Situation. Jetzt hast du bei mir hier angerufen, Siebel. Ja. Warum? Ja, weil ich halt jemanden gebraucht habe, mit dem ich rede. Ich verstehe. Es tut mir total leid, in die Lage, in der du da steckst. Das ist ja ganz, ganz, ganz schwierig und ganz ausweglos. Danke. Eigentlich müsste man dich ja da sofort rausholen und... Hallo? Ja. Ja, ich hatte, hörte sie so an, als wärst du weg. Kann man dich denn auf deinem Handy so anrufen oder ist das gefährlich? Kriegen die anderen das mit? Ist gefährlich. Eigentlich ist mein Handy auch immer, also hat mein Vater oder mein Bruder halt. Und wenn die halt in Nachtschicht ist, mein Bruder, großer Bruder ist zur Zeit auch nicht zu Hause heute. Dann nehme ich halt mein Handy heimlich. Pass auf, aber so in, sagen wir mal, in der nächsten Viertelstunde könnten wir dich auf dem Handy anrufen? Ja. Ginge das? Ja. Ja. Dann mache ich folgenden Vorschlag. Ich finde, wir sollten genau überlegen, was wir dir raten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, jetzt einfach dich da in der Situation alleine zu lassen. Ich rufe Daria, Jada und Sibel und Buket. Was war das jetzt? Was war das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Steffi, 45, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Steffi, also bevor wir beide uns unterhalten, auch um diesen Fall werden wir uns natürlich jetzt kümmern. Ist heute ein bisschen schwierig in unserer Sendung, aber wir werden uns natürlich auch darum kümmern gleich. Das versprechen wir. Das verspreche ich. Ich habe es gehört. Steffi, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich 55 Jahre bin und ich leide an Diabetes. Mhm. Und dadurch verliere ich mein Augenlicht. Wie viel hast du schon verloren? Ich bin auf der linken Seite schon blind. Ja. Und auf der rechten Seite habe ich nur noch 20%. Also bist du auf der linken Seite komplett blind? Ja, nicht komplett blind, sondern ich sehe hell und dunkel. Mhm. Aber mehr nicht mehr. Und die andere Seite nur noch 20%? Ungefähr, ja, 20%. Ich weiß gar nicht, wie viel 20% sind. Das ist, so viel ist das ja auch nicht mehr. Wenig, sehr wenig. Wie lange läuft dieser Prozess jetzt schon? Oh ja, das läuft schon, Gott, viele Monate. Ich habe auch Angst gekriegt eigentlich schon. Ne? Ich habe schon Angst gekriegt, dass ich nichts mehr sehen kann, so wie früher war. Das haben die Ärzte dich vorgewarnt, dass das darauf hinausläuft, ja. Und da kann man dann therapeutisch nichts machen? Nein, eigentlich nichts. Nein. Das ist dann ein Schicksal. Ja, Schicksal, ja. Mhm. Wie bereitest du dich denn, das ist ja schon eine gravierende Lebensveränderung, wie bereitest du dich auf die wahrscheinlich bald anstehende komplette Erblindung vor? Ich habe Panik. Bitte? Ich habe Panik. Mhm. Panik schon. Ich habe mich schon versucht, darauf vorzubereiten. Aber so einfach ist es nicht. Aber alleine jetzt schon bist du doch schon sehr, sehr behindert in all dem. Sehr, sehr eingeschränkt schon. Sehr, ne? Sehr eingeschränkt schon. Also ich meine, ich brauche schon Hilfe von außen. Also wenn ich einkaufen gehe, ich sehe nicht mehr alles. Ich muss schon meine Kinder fragen. Also wenn ich meine Kinder einkaufen gehe, muss ich schon meine Kinder fragen, was steht da? Mhm. Ich sehe es nicht mehr. Vorher habe ich es gesehen und jetzt sehe ich es nicht mehr. Und das bereitet mir Angst, Panik. Lebst du alleine? Ja, ich bin seit 3 Jahren Witwe. Ja. Und mein Sohn lebt nur noch bei mir. Meine Tochter ist schon lange weg. Mhm. Der Sohn lebte oder lebt immer noch? Mein Sohn lebt noch bei mir. Der lebt noch bei dir. Das heißt, hast du eine gewisse Hilfe. Schon. Ich habe schon eine gewisse Hilfe. Wie alt ist denn der Sohn? Mein Sohn ist 20. Ja. Aber er macht sich manchmal, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal macht er sich lustig über mich. Was macht er denn? Was sagt er? Ja, einfach so, ja, kannst du dich nicht sehen? Das musst du doch sehen, das sieht doch jeder. Hm. Das ist natürlich schlimm. Sehr schlimm, das finde ich auch. Ja, er weiß ja um die Ernsthaftigkeit deiner Erkrankung. Da. Doch schon, er weiß es schon. Aber manchmal, meine ich manchmal, er ist jung. Das kann man dann vielleicht ein bisschen so erklären, dass er noch sehr jung ist, aber dennoch dürfte das nicht passieren. In dieser Form sind ja wahrscheinlich in Deutschland sehr viele Diabetiker betroffen, dass sie das Augenlicht verlieren. Hast du mal irgendwie Kontakt zu Selbsthilfegruppen gehabt, zu anderen Menschen? Nein, noch nicht. Ich habe sehr große Angst. Ich habe wahnsinnige Angst, damit mich auseinanderzusetzen. Mhm. Aber das musst du. Ich weiß nicht, ob das versteht, Domian. Ich verstehe das. Ich ahne, was du meinst. Ich habe Angst damit, dass ich das sage. Mhm. Dass die anderen das wissen. Und genau das Problem will ich nicht. Aber wenn du mit Leuten in Kontakt bist, die dasselbe Problem haben, die können das ja wissen. Ja, klar. Aber ich habe nicht Probleme damit, weil ich merke es ganz, ganz, ganz stark. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch eine Weile verdrängt, weil man Angst vor... Ich verdränge es immer noch. Weil man Angst vor dieser Wahrheit hat. Ich glaube, das ist der Grund des Verdrängens. Aber es ist ja schon so weit fortgeschritten, du kannst es ja gar nicht mehr verdrängen. Ich weiß. Ja. Aber ich habe trotzdem noch Angst, das wahrzunehmen. Alles wahrzunehmen. Ich denke mal, mein Gott, ich baue mir meine Eselsbrücken, wo jeder baut, sich so ein gewisses Ding. Ich baue mir meine Eselsbrücken und dann passt es doch irgendwann. Mhm. Nein, aber ich sehe jetzt. Ja, genau. Letztendlich müsstest du alles schon anfangen zu organisieren. Wie wird das in der Wohnung sein? Wie kann ich mir alleine helfen? Wie wird es sein, wenn ich gar nicht mehr sehen kann? Das bedeutet aber, dass du dich auseinandersetzt damit. Das bedeutet, dass du dich beraten lassen müsstest, dass du dich austauschen musst mit anderen Leuten, die das gleiche Schicksal haben. Ich meine, du rufst ja schon mal hier an. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Ich kenne dich sehr gut. Ich sehe jede Nacht deine Sendung. Mhm. Ich sehe jede Nacht deine Sendung und ich kenne dich sehr gut, sage ich mal so jetzt. Mhm. Und ich vertraue dir in dem Sinn. Vertraue ich dir schon sehr. Mhm. Und sage immer, wenn mir jemand helfen kann, dann ist es der Jürgen Domian. Das ehrt mich sehr, Steffi, aber ich kann dir natürlich auch nur so einen Ratschlag geben. In der Hoffnung, dass es dann eine Hilfe für dich ist. Und der Ratschlag wäre jetzt wirklich von meiner Seite aus, du musst dich mit dem Problem auseinandersetzen. Ich weiß es, ich muss dich konfrontieren. Aber es ist schwer, es ist so schwer. Das glaube ich. Ich habe immer alles gesehen. Jetzt habe ich Schwierigkeiten damit, das zu sehen und jenes zu sehen und überhaupt. Mhm. Wo wohnst du, im ländlichen Bereich oder in einer größeren Stadt? Ich wohne in einer größeren Stadt. Ich wohne in Ludwigshafen. In Ludwigshafen, ja. Mhm. Wir werden uns gleich mal schlau machen, was es da so an Selbsthilfegruppen für Diabetiker, die auch in ähnlicher Weise betroffen sind wie du, gibt. Ich fände, das wäre ein kluger Schritt, dass du vielleicht als ersten Kontakt mit einem Menschen mal sprichst, der vielleicht genau das Gleiche gerade durchmacht wie du oder der es durchgemacht hat. Aber wenn ich zu dir jetzt sage, wo andere Menschen das jetzt höre kennen können, und das ist auch gut für mich, sage ich mal, wo Menschen das erleben, mitmachen vielleicht, oder vielleicht irgendwann mitmachen, dann ist es für mich gut, dass ich sagen kann, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Genau. Ich bin nicht alleine da, ja, genau. wo das Schicksal erlebt. So meine ich es, genau so meine ich es. Insofern fände ich das eine große Hilfe für dich, wenn du so mit so Menschen in Kontakt treten könntest. Verstehst du mich, wenn ich sage, ich habe Angst davor, absolut, gelebt zu werden? Absolut, aber natürlich. Steffi, jeder Mensch auf der Welt versteht das. Ich hatte auch Horror und auch totale Angst, muss ich dir auch sagen. Jeder, das ist nur menschlich, was du gerade sagst. Aber bei allem Verständnis für deine Angst, du musst jetzt was unternehmen, damit es dir hinterher, wenn es dann ganz passiert ist, einigermaßen gut geht. Es gibt ja viele, viele Menschen, die sich damit arrangieren und auch sehr gut weiterleben können. Damit ich damit umgehen kann. Genau, das meine ich. Das ist ein nicht schlecht, ja, aber es ist auch schwer. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Dann ja, Domian, darf ich noch um was bitten? Gerne. Könnte ich ein Autogramm von dir kriegen? Na klar, dann sagst du gleich der Magdalena, meiner Psychologin, deine Anschrift. Und danke nochmal für alles. Und, sehr gerne. Und wir deine machen. Die Sendung ist toll. Dankeschön. Toll und ich gucke mich sie immer gern an. Und wir machen uns hier schlau für dich. Und Dankeschön. Melden uns gleich. Und du legst bitte auf und wir melden uns dann später. Okay, danke schön. Alles Liebe, Steffi. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Hier ist Guido. Guido ist 44. Guten Morgen. Ja, moin du mir. Hallo Guido. Ja, ich wollte nur sagen, es ist nicht alles schlecht, was passiert. Ne? Ich begleite selber ein autistisches Kind in der Schule und der Job ja, bereitet mir Freude. Was heißt das, du begleitest ein autistisches Kind in der Schule? Das Kind ist auffällig geworden und die Schule selber hat gesagt, der braucht eine Begleitung. Mhm. Und da bin ich dann halt aktiv geworden. Ach, bist du Sozialarbeiter oder Psychologe oder was machst du? Nee, ich bin Integrationsbegleiter, schimpft sich das. Ach, so nennt sich das. Und dann holst du das Kind, beschreib mal deine Arbeit, was machst du? Ja, ich bin eigentlich ja mehr oder weniger Schüler in der 7. Klasse von der Realschule und begleite das Kind da. Ne, also du holst das Kind dann nur zu Hause ab? Nee, das mache ich nicht mehr. Aber ich begleite es während der Schulzeit. Du sitzt neben dem Kind in der Schule? Nicht mehr. Die Entwicklung ist so, dass ich mich jetzt weiter entfernt habe. Ne? Also es. Aber im Klassenraum noch? Ja, natürlich. Mhm. Und was bedeutet dann diese Begleitung, außer in der Klasse zu sein? Bedeutet, dass ich ihnen da Hilfe gebe, zum Beispiel was Klassenarbeiten angeht oder was die Aufgaben zum Beispiel im Kunstunterricht angeht, ne, dass ich ihnen da halt ja ein bisschen versuche zu übersetzen. Ne. Und wahrscheinlich für ihn ein gutes und beruhigendes Gefühl, dass du da bist. Ja, einmal das und dass ich da nun auch kontinuierlich ihn begleite. Ja. Ne? Was, wenn du das mal so ganz salopp erklären solltest, was ist ein autistisches Kind? Ein Kind mit Autismus heißt eigentlich, es hat Wahrnehmungsschwierigkeiten. Also wenn du dir zum Beispiel einen Smiley vorstellst, ne, dann ist es so, dann siehst du da wahrscheinlich ein Gesicht vor dir, ne, und das ja grinst. Mhm. Für einen Autist ist das eigentlich nur ja, drei Kreise, ein Strich mit einem Bogen. Ach so. Die verstehen das nicht, was das bedeutet. Die sehen nur den Strich, wie du gerade sagst, in dem Bogen, aber die Bedeutung nicht. Und so kann man das auf ganz viele Bereiche des Lebens beziehen. Ja. Und daher sind sie auch sehr unsicher im Leben. Ja, natürlich. Wie ist denn das denn, wenn du als 44-jähriger Mann da in der 7. Klasse immer mitsitzt? Es war, für mich aufregend und für die Klasse und für die Lehrer natürlich auch, ne? Wie lange machst du das jetzt schon? Über ein Jahr jetzt. Über ein Jahr. Mhm. Wird man da besonders geschult für so etwas? Es gibt Schulungen dafür, das ist richtig. Und das Beste ist natürlich Learning by Doing, ne? Mhm. Und du musst dich natürlich auch auf das Kind einlassen, ne? Ist das eine ganz normale Klasse oder ist das eine? Das ist eine öffentliche Schule. Also keine Behindertenklasse. Nee. Dann ist das doch für die anderen Kinder auch merkwürdig, wenn du da bist. Wie haben die auf dich und auch auf ihn reagiert? Haben sie natürlich daraufhin, dass er nun da so in der Form behindert ist, schlecht reagiert. Es gab da immer Probleme in der Interaktion. Hm. Und auf mich haben sie natürlich erstmal ein bisschen befremdlich reagiert. Ja. Das glaube ich. Natürlich ist er ja auch etwas geschützt durch dich. Die können ja nicht alles mit ihm machen, weil du bist ja da. Du passt ja auf ihn auf. Also ich bin da jetzt nicht kein Bodyguard, sondern eher so eine Art Vermittler. Ne? Ja gut, aber flößt natürlich als Erwachsener da einen gewissen Respekt den Kiddies ein. Ja, aber das hat sich mit der Zeit Gott sei Dank gelegt. Ja. Und wie lange wirst du das noch machen? Ich hoffe, solange es geht. Ne? Also zumindest solange er meine Hilfe braucht. Ne? Ja, was ist so die Erfahrungswert? Wie lange brauchen so Kinder Hilfe? Offiziell wird gesagt, maximal 3 Jahre. Ne? Ja. Ob das dann tatsächlich sich so bewahrheitet, kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Guido, meine Sendung ist vorbei. Danke für deinen Anruf, schöne Geschichte, alles Gute wünsche ich dir. Ja, gleichfalls. Tschüss. Ne? In der Technik Tobias Linke und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Schönes langes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss.